passieren aus wie wir sind beste Freunde. Zusammen lachen wir, bis die Tränen fließen. Zeigen der Welt, wie wir füreinander blühen. Du und ich, wir zwei, unzertrennlich, das ist wie wir fühlen. Passieren aus wie wir sind unzertrennlich. Keine anderen Freunde sind so wunderbar wie wir zwei. Gemeinsam schaffen wir alles, nichts ist unmöglich. Hasi und Mausi, für immer zusammen bleiben wir. Wunderbar wie wir zwei. Gemeinsam schaffen wir alles, nichts ist unmöglich. Hasi und Mausi, für immer zusammen bleiben wir. Für immer. Beste Freunde, zusammen lachen wir, bis die Tränen fließen. Zeigen der Welt, wie wir füreinander blühen. Du und ich, wir zwei, unzertrennlich, das ist wie wir fühlen. Hasi und Mausi, wir sind unzertrennlich. Keine anderen Freunde sind so wunderbar wie wir zwei. Gemeinsam schaffen wir alles, nichts ist unmöglich. Hasi und Mausi, für immer zusammen bleiben wir. Beste Freunde.